stellen Sie das Internet und das Telefon ab, solange Sie arbeiten. Falls Sie ständig ziellos in den offenen Kühlschrank starren, erklären Sie die Küche zur Tabuzone, bis Sie fertig sind. Unsere schlechten Gewohnheiten sitzen teilweise so tief, dass wir gar nicht bemerken, was wir da tun. Sobald Sie sich Ihrer Schwachstellen bewusst sind, können Sie sich gegen sie zur Wehr setzen. Zergliedern Sie das Problem in einzelne Stücke. Weniges zieht uns so sehr herunter wie eine enorme Aufgabe, von der wir nicht wissen, wie wir sie bewältigen sollen. Versuchen Sie daher nicht, den ganzen Elefanten auf einmal zu verschlingen. Zerteilen Sie ihn lieber in mundgerechte Happen. Statt durchs ganze Haus zu wandern, von einem völlig verdreckten Raum zum nächsten und sich zu fragen, wie Sie es schaffen sollen, das Ganze zu putzen und sich dabei schon die Rechtfertigung zurechtzulegen, warum Sie es gar nicht tun werden, teilen Sie sich die Aktion ein. Nehmen Sie jeweils nur einen Raum in Angriff. Unser Gehirn kann immer nur eine bestimmte Menge Informationen verarbeiten, ohne zu explodieren. Daher erscheint die Gesamtaufgabe plötzlich viel machbarer, wenn man sich einzelne Teile vornimmt. Gehirne lieben kleine Häppchen. Diese Zerkleinerungstaktik hilft auch, wenn es um Zeit geht. Wenn Sie an der Gestaltung einer neuen Homepage sitzen, arbeiten Sie immer eine Stunde am Stück daran, statt sich den ganzen Tag dafür freizuhalten. In dieser Zeit dürfen Sie weder auf die Toilette gehen, noch sich etwas zu essen holen. Auch nicht auf Ihr Handy gucken oder online gehen. Sobald die 60 Minuten verstrichen sind, können Sie eine Pause machen und tun, was immer Sie wollen. Bis zum Beginn des nächsten Intervalls. Wir können problemlos eine Stunde bei der Sache bleiben. Unser Hirn ist nur dann überfordert, wenn wir versuchen, alles am Stück zu erledigen. Zweitens. Es ist einfach, zu viel zu tun. Ist Ihnen je aufgefallen, dass die Antwort auf die Frage, wie es jemandem geht, in 99% der Fälle in etwa lautet: Gut, viel zu tun, aber gut. Viel zu tun ist das neue Danke, gut. Wie dämlich ist das denn? Was für eine Botschaft übermittelt das der Welt und uns selbst? Kein Wunder, dass wir uns alle fühlen wie von einer riesigen, zementplattenartigen To-Do-Liste erschlagen. Daher besteht die erste Aufgabe hierin: Achten Sie darauf, was Sie sagen. Hören Sie auf, darüber zu reden, wie viel Sie zu tun haben. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das, was Ihnen an Ihrer Arbeit gefällt und auf die Zeiträume dazwischen. Lassen Sie sich nicht vom Ganzen erdrücken. Beschließen Sie, dass Sie ein tolles, entspanntes Leben voller interessanter, Ihnen am Herzen liegender Projekte führen. Das teilen Sie jetzt der Welt und sich selbst mit. Dann können Sie loslegen und sich daran erfreuen. Suchen Sie sich Unterstützung. Sie fühlen sich völlig durcheinander und unorganisiert? Haben keine Ahnung, wo anfangen oder was als nächstes tun? Dann holen Sie sich den Rat eines Außenstehenden ein. Oft stecken wir so tief im Schlamassel, dass wir nicht erkennen, was für andere offensichtlich ist. Haben Sie je wertvolle Zeit damit vergeudet, nach Ihrer Brille zu suchen, obwohl sie auf Ihrem Kopf saß? So ungefähr ist das. Sie könnten sich Stunden, Tage, Monate oder für immer mit der Neugestaltung Ihrer Homepage, dem Erstellen eines Trainingsplans oder der Organisation der Büroabläufe beschäftigen. Während jemand, der sich nicht von den ganzen Variablen erschlagen lässt, mit einem Blick auf die Lösung kommt. Ziehen Sie ein weiteres Paar Augen hinzu. Bitte, bitte wählen Sie dabei jemanden aus, der weiß, was er tut. Lassen Sie sich in Geldfragen nicht von jemandem beraten, der genauso pleite ist wie Sie. Holen Sie sich keine Dating-Tipps von Dauersingles. Lassen Sie sich nicht von jemandem helfen, dessen Hauptqualifikation es ist, dass er Ihnen umsonst helfen will. Oder im Austausch gegen irgendeinen Gefallen Ihrerseits. Wer einen Profi zu Rate zieht, spart auf lange Sicht Zeit und Geld. So muss man nämlich keine Ressourcen darauf verschwenden, den ersten Fehlversuch wieder rückgängig zu machen oder auszubügeln. Buchen Sie einen Coach. Bitten Sie einen Freund mit Erfahrung und Erfolg, sich mit Ihnen zusammenzusetzen. Besorgen Sie sich einen Chaosmanager Und wenn das alles in Ihrer aktuellen Situation keinen Sinn ergibt, lesen Sie weiter. Bleiben Sie realistisch. Manchmal bürden wir uns mehr auf, als wir bewältigen können, weil wir glauben, dass wir alles selbst erledigen müssten. Oder dass die Welt unterginge, wenn wir nicht alles bewältigen. Oder dass wir schlechte, nicht liebenswerte Menschen seien, wenn wir die 8 Millionen Dinge, die wir uns vorgenommen haben, nicht schaffen. Bleiben Sie daher realistisch. Warum tun Sie das, was Sie tun? Ist es absolut notwendig, alles zu erledigen? Müssen Sie alles gleichzeitig machen? Kann ein Teil davon warten? An jemand anderen delegiert werden? Ganz von der Liste gestrichen werden? Und wenn Sie schon alles tun müssen, wie könnten Sie sich das Abarbeiten der Liste dann angenehmer gestalten? Analog zur Aufteilung von Zeit in kleine Stücke gilt auch hier. Die Zerlegung einer Aufgabe in kleinere, mundgerechte Häppchen hält Sie davon ab, wahnsinnig zu werden. Und das geht so. Erstellen Sie eine To-Do-Liste. Betrachten Sie diese. Was genau muss jetzt erledigt werden? Was kann warten? Schreiben Sie diese Punkte auf 2 getrennte Listen. Legen Sie die Kann-Warten-Liste beiseite. Welche Aufgaben auf der Jetzt-Liste sind am wichtigsten und umfangreichsten? Wobei handelt es sich eher um Kleinigkeiten? Delegieren Sie die Kleinigkeiten an andere oder verschieben Sie sie auf die Zeit nach Feierabend. Nutzen Sie den Tag dafür, die wichtigsten Aufgaben zu erledigen. Das nennt man Prioritäten setzen, Leute. Je kürzer die Liste, mit der Sie arbeiten, desto besser werden Sie sich fühlen. Und denken Sie daran, Sie werden niemals alles schaffen. Setzen Sie sich also deshalb nicht unter Stress. Erledigen Sie das, was Sie voller Freude schaffen, statt zu versuchen, alles schlecht gelaunt hinzubekommen. Abgeben oder abkratzen. Zu den besten Methoden, die Arbeitslast zu verringern, gehört es, den inneren Kontrollfreak und oder Geizkragen zu überwinden und Unterstützung zu organisieren. Geben Sie Aufgaben an die Menschen in Ihrem Umfeld ab. Es ist unmöglich, ein Unternehmen aufzubauen, befördert zu werden oder sich toll um die Kinder zu kümmern, wenn Sie versuchen, jede Kleinigkeit selbst zu erledigen. Dann werden Sie sehr schnell sehr alt aussehen.